Book 2 13 13 13 Pekerjaan Tätigkeiten Tätigkeiten Apa pekerjaan Martha? Was macht Martha? Was macht Martha? Dia bekerja di kantor. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Dia bekerja dengan komputer. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. Di mana Martha? Wo ist Martha? Wo ist Martha? Di bioskop. Im Kino. Im Kino. Dia sedang menonton film. Sie schaut sich einen Film an. Sie schaut sich einen Film an. Apa pekerjaan Peter? Was macht Peter? Was macht Peter? Dia belajar di universitas. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Dia belajar bahasa. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Di mana Peter? Wo ist Peter? Wo ist Peter? Di cafeteria. Im Café. Im Café. Dia minum kopi. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Anda suka pergi ke mana? Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? Ke Konzert. Ins Konzert. Ins Konzert. Anda senang mendengarkan Musik. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Anda tidak suka pergi ke mana? Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? Ke diskotik. In die Disco. In die Disco. Anda tidak suka berdansa. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern.